We'll be right back.

Alter, hast dich weggestopft. Jetzt geht's hier los, jetzt sind wir gerade angekommen. Jetzt hier richtig abfuck. Weber hat's gerade gepisst und jetzt geht's richtig los. Get the fuck out. hat geballert und hat wirklich nichts gesagt. Freiheitsschütze-Familie, Jotpotz. Freiheitsschütze-Familie, Jotpotz. Freiheitsschütze-Familie, Jotpotz.